fragen, wo da zwei Dosen, wo zu stimmen. Mein Tee ist der Hörsch, ob mein Zeug zu gehen hin. Wo die Zeh ist der Laufe, Mr. Mikrein, mein Verforsch, Leib und Schiss. Будете здоровы, мистер Михаил Майков, желаю вам счастья.